Hello, my amazing friends. Hallo, meine wunderbaren Freundinnen. We're going to talk today about sin. Heute werden wir über Sünde sprechen. Sin. Why would you talk about sin? Sünde. Warum solltest du über Sünde reden? I tell you why. Ich sag dir warum. Because regarding the subject of sin. In Bezug auf das Thema Sünde. There are so many theologies out there that I think are very wrong. Kursieren so viele Theologien, die ich für falsch halte. People have either the one view. Leute haben entweder die eine Sichtweise. They have the view that sin doesn't really matter because we're in the new covenant. Das ist die Auffassung, dass Sünde keine Rolle mehr spielt, weil wir im neuen Bund leben. You know, everything is resolved in the cross, so everything is fine. Nach dem Motto, das Problem wurde am Kreuz gelöst, deshalb ist jetzt alles gut. This is only partially true. Aber das ist nur teilweise wahr. Then there is the other view. Denn dann gibt es die andere Sichtweise. That every time we sin, we get a problem with God. Dass jedes Mal, wenn wir sündigen, bekommen wir Probleme mit Gott. Our sin separates us from God. Unsere Sünden trennen uns von Gott. And the extreme, one of the extremest views I've heard from a preacher. Eine der extremsten Ansichten, die ich von einem Prediger gehört habe, ist, that every time you sin, literally God turns away from you. Jedes Mal, wenn du sündigst, dreht sich Gott buchstäblich von dir weg. And he will not even look at you anymore until you repent and ask forgiveness. Und er wird dich nicht mehr anschauen, bevor du nicht Buße getan und um Vergebung gebeten hast. So, what do I really believe the Bible talks about? Was glaube ich, dass die Sünde dazu sagt? Look, does the sin separate us from God? Trennt Sünde uns von Gott? The first question that we need to ask is this. Die erste Frage, die wir da stellen müssen, ist folgende. When we talk about us, who are we talking about? Wenn wir über uns sprechen, über wen reden wir dann? You know, we have to understand there is a clear difference between a person that has not been reconciled with God. Wir müssen verstehen, dass es einen klaren Unterschied gibt zwischen einer Person, die nicht mit Gott versöhnt ist, and a person that is reconciled with God. Und jemand, der mit Gott versöhnt ist. So the moment I accept the finished work of the cross, I'm not a creature anymore, I'm now a son. Ab dem Moment, wo ich das vollbrachte Werk des Kreuzes annehme, bin ich kein Geschöpf mehr, sondern ich bin ein Sohn oder Tochter. When God relates to me as a son, he relates to me completely different. Wenn Gott zu mir als Sohn oder Tochter in Beziehung tritt, ist das ganz anders. So when the Bible says in Isaiah 59, wenn die Bibel in Jesaja 59 sagt, you know where the argument is like this. Also weißt du, wo es folgende Frage geht? Is the arm of God too short to help? Ist der Arm Gottes zu kurz und zu helfen? Also im Vers 1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer um zu hören. No, your sin separates you from God. Nein, deine Sünden trennen dich vor Gott. Im Vers 2. But you see, what you need to understand that Isaiah was not talking to people who are part of the new covenant. Aber du musst verstehen, dass Jesaja nicht zu Menschen sprach, die Teil des neuen Bundes sind. He's talking about the people of Israel that were part of the old covenant. Er sprach zum Volk Israel und sie waren Teil des alten Bundes. In the old covenant, im alten Bund, you related to God through your work. Bist du mit Gott durch deine Werke in Beziehung getreten? You know, study what the Bible says. Studiere, was die Bibel sagt. You do everything right, you're blessed, you do everything wrong, you experience the curses. Du machst alles richtig und bist gesegnet, du machst alles falsch und erlebst die Flüche. When you sin, now you're separated from God. Wenn du also sündigst, bist du getrennt von Gott gewesen. What happened with the finished work of the cross? Aber was passierte durch das vollbrachte Werk des Kreuzes? Here's what happened. Folgendes passierte. Paul says to the Corinthians. Paulus sagte zu den Korinthern. In the second letter in chapter 5. Im zweiten Brief, Kapitel 5, Vers 19. That God already has reconciled the whole world with him. Dass Gott bereits die ganze Welt mit sich selbst versöhnt hat. So if the world has been reconciled with God. Wenn die Welt also mit Gott versöhnt wurde. Through the cross. Durch das Kreuz. Then what's now the problem? Was ist denn jetzt das Problem? It's not there's no more problems from God's point. Aus Gottes Sicht gibt es keine Probleme mehr. Only from the people who reject this reconciliation. Nur aus der Sicht derer, die diese Versöhnung ablehnen. So the moment you accept this reconciliation. Also ab dem Moment, wo du diese Versöhnung annimmst, you not only are saved, but you come into Jesus Christ himself. Bist du nicht nur errettet, sondern du kommst in Jesus Christus selbst hinein. The moment you in Jesus Christ himself. Ab dem Moment, ab dem du in Jesus Christus bist, here's what happened. Passiert Folgendes. The problem of sin, which separates me from God, has been resolved. Das Problem der Sünde, die mich von Gott trennten, wurde gelöst. It's not been resolved by my works, by how good I try to be, or by how I make up for my sin. Es wurde nicht durch meine Taten gelöst, nicht dadurch, wie gut ich versuche zu sein, oder wie ich versuche, meine Sünde wieder gut zu machen. It's been resolved through the perfect work of Jesus Christ. Es wurde durch das perfekte Werk von Jesus Christus gelöst. But Paul says something very radical. Und hier sagt Paulus etwas ganz Radikales. He says, where sin abounds, grace abounds even more. Er sagte, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Römer 5,20. Denkt darüber nach. We want to live by grace. Wir wollen aus Gnade leben. So Paul is saying, the greater the sin, the more the grace. Paulus sagte also, je größer die Sünde, desto größer die Gnade. And this is something that some people don't want to understand. Und das ist etwas, was manche Leute nicht verstehen wollen. Some people believe that me as a Christian, when I sin, I am still now separated from God. Manche glauben, wenn ich als Christ sündige, dann bin ich immer noch getrennt von Gott. God is not angry at me. Oder dass Gott jetzt wütend auf mich ist. Turns from me. Dass er sich von mir abwendet. No, he does not turn from Jesus Christ, and I'm in Jesus Christ. Nein, er wendet sich nicht von Jesus Christus ab und ich bin in Jesus Christus. So now here is the question. Hier ist also die Frage. Can we freely sin because it's all resolved in Christ? Können wir einfach sündigen, weil ja alles in Christus vergeben wurde? I believe people who say that they've not even understood first of all the seriousness of sin. Ich denke, Menschen, die das behaupten, haben erstens nicht den Ernst der Sünde begriffen, nor the goodness of God and the finished work of the cross. Und auch nicht die Güte Gottes und das vollbrachte Werk des Kreuzes. But you know, Paul faced the same problem. Aber Paulus hatte mit dem gleichen Problem zu tun. The Corinthians lived in terrible sin, even though they were members of a church. Die Korinther lebten in schrecklicher Sünde, obwohl sie Teil der Gemeinde waren. Look what Paul says when people say, so when he says, so where sin abounds, grace even abounds more. Schau mal, was Paulus fragte, nachdem er sagte, wenn die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel größer. The question of course arises. Diese Frage kommt natürlich auf. So then, shall we sin that there is even more grace? Sollen wir also sündigen, damit es noch mehr Gnade gibt? What's his answer? Was ist seine Antwort? How can we sin? We've died to sin. Wie können wir denn sündigen? Wir sind der Sünde doch gestorben. Römer 6,2. So we'd like to answer some questions here. Ich möchte hier also ein paar Fragen beantworten. Number one. Erstens. Can sin separate me as a child of God from God? Kann Sünde mich als Kind Gottes von Gott trennen? No. Nein. What can separate me from God is not remaining in the faith that the cross is enough. Was mich von Gott trennen kann, ist, wenn ich nicht mehr im Glauben festbleibe, dass das Kreuz ausreicht. Let's answer the second question. Lasst uns die zweite Frage beantworten. So then sin matters. Does not matter anymore. Spielt Sünde denn keine Rolle mehr? That's completely the wrong thought. Das ist der völlig falsche Gedanke. You know, sin is as serious as it always has been. Sünde ist genauso ernst, wie sie immer war. It cost Jesus his own life. Sie kostete Jesus sein eigenes Leben. Here is the thing that we need to understand. Folgendes müssen wir verstehen. First of all, if people want to sin, people always will sin. Erstens, wenn Menschen sündigen wollen, werden sie auch immer sündigen. They will find a reason and excuse why they sin. Sie werden einen Grund und eine Entschuldigung finden, warum sie sündigen. But what we don't think enough about, and that's the sad thing. Worüber wir aber nicht genug nachdenken, und das ist das Traurige. We don't think enough about the terrible, terrible consequences of sin. Wir denken nicht genug über die furchtbar und schrecklichen Konsequenzen von Sünden nach. Look, in my more than 54 years of Christian life. In meinen mehr als 54 Jahren als Christ. I've learned something. Habe ich ein paar Sachen gelernt. I've learned being scared of God doesn't stop people from sinning. Ich lernte, dass es die Leute nicht davon abhält zu sündigen, wenn sie Angst vor Gott haben. They live it secretly. Sie machen das dann im Geheimen. They hide it. Sie verstecken es. They pretend they're better than they really are. Sie geben vor, besser zu sein, als sie es tatsächlich sind. They have a lot of internal secret struggles against sin. Sie haben eine Menge geheimer, innige Kämpfe gegen Sünde. Because being scared of God's punishment does not stop people from sinning. Denn Angst vor der Strafe Gottes zu haben, hält Menschen nicht davon ab, zu sündigen. Look at the whole Old Testament. Schau dir das gesamte Alte Testament an. How terrible, terrible, terrible the punishments for the sin were, and people didn't stop. Wie furchtbar schlimm die Strafe für Sünde waren und Menschen trotzdem nicht damit aufhörten. So when we finally realize how good God is, He loves us independently from anything we do. Wenn du also schlussendlich begreifst, wie gut Gott ist, dass er uns unabhängig von allem, was wir tun, liebt, was passiert dann? People treat sin lightly. Menschen gehen leichtfertig mit Sünde um. This is so dangerous. Und das ist sehr gefährlich. And I tell you why. Und ich sage dir warum. What are the consequences of sinning? Denn was sind die Konsequenzen für Sünde? First of all, my sin does not only affect me, it affects many other people. Erstens habe meine Sünde nicht nur Auswirkungen auf mich, sondern auch auf viele andere Leute. That's one thing we have to really understand. Das ist etwas, was wir wirklich verstehen müssen. I can make a bad choice of sinning. Ich kann eine schlechte Entscheidung treffen und sündigen. Let's imagine. Stellen wir uns zum Beispiel vor, I commit adultery. Dass ich Ehebruch begehe. Or I rob some money somewhere. Oder ich stehle irgendwo Geld. That affects so many people. Und das schadet so vielen Leute. It affects people who are connected with me. Es schadet Leuten, die mit mir verbunden sind. I'm part of a body, so it affects the whole body. Ich bin Teil eines Leibes, es beeinflusst also den ganzen Leib. There are children who suffer because of the sin of their parents, not because God punished the sin. Es gibt Kinder, die als Folge der Sünde ihrer Eltern leiden, nicht weil Gott die Sünde bestraft. So think about the consequences. Also denke über die Konsequenzen nach. But there is one consequence of sin that few people think about. Es gibt aber eine Konsequenz von Sünde, über die kaum jemand nachdenkt. Hebrews talks to us. Der Hebräerbrief spricht zu uns über die Hinterlistigkeit der Sünde, Hebräer 3, 13. Was ist das Betrügerische der Sünde? Sin has this deceptive nature to try to convince us that it's not so bad. Sünde hat die trügerische Eigenschaft, uns zu überzeugen, dass sie gar nicht so schlimm ist. Especially if you're not immediately caught. Besonders wenn du nicht direkt erwischt wirst. And especially if the consequences are not immediate. Und besonders wenn die Konsequenzen nicht unmittelbar folgen. See, some consequences of some sin we suffer immediately. An den Folgen einiger Sünde leiden wir sofort. Others, not for a long time. Und von anderen merken wir eine lange Zeit nicht. And that's the deceitfulness of sin. Und das ist das Trügerische der Sünde. We believe that we can sin and we didn't drop dead, we didn't get a sickness immediately, so now we can get away with it. Wir denken, wir können sündigen, wir sind ja nicht tot umgefallen, sind ja nicht gleich krank geworden, also kommen wir damit durch. Sin messes with the heart. Sünde ruiniert dein Herz. And the heart is where the fountain of life comes from. Und aus dem Herzen fließt die Quelle des Lebens. So what happened? Was passiert also? Our hearts get harder and harder and harder. Unsere Herzen werden härter und härter und härter. Sin hardens our heart. Sünde verhärtet unser Herz. And once our hearts are hardened and our conscience are seared. Sobald unser Herz verhärtet und unser Gewissen abgestumpft ist. The Bible says people like shipwreck in the faith because of the conscience that's been seared. Die Bibel sagt uns, dass Menschen Schiffbruch in ihrem Glauben erlitten haben, weil ihr Gewissen abgestumpft war. 1. Timotheus 1, 19. So, denk nach. Does sin ever bring God to the place where he will remove me or forsake me? Wird Sünde Gott jemals dazu bewegen, mich zu verstoßen oder mich zu verlassen? No. Nein. Because it's faith in the work of the cross that's the key. Denn der Schlüssel ist der Glaube an das vollbrachte Werk des Kreuzes. But here's what sin can do to my heart. Aber Folgendes kann Sünde in meinem Herzen anrichten. It can make my heart so hard and my conscience so seared. Sie kann mein Herz so verhärten und mein Gewissen so weit abstumpfen. I walk away from the faith and reject it and I'm not even realizing how dangerous it is. Dass ich vom Glauben weggehe, ihn ablehne und dabei nicht mal erkenne, wie gefährlich das ist. So here is the message I will continue to preach. Und ich werde also weiterhin diese Botschaft predigen. Is sin going to make God turn himself from me? Wird Sünde Gott jemals dazu bringen, sich von dir abzuwenden? Niemals. Is sin going to separate me from God? Wird Sünde mich von Gott trennen? No. Nein. Not believing in the finished work of the cross separates me from God. Nicht an das vollbrachte Werk des Kreuzes zu glauben, trennt mich von Gott. Thirdly, is sin serious? Drittens, ist Sünde ernst zu nehmen? Extremely serious. Extrem ernst zu nehmen. Because there are consequences that are terrible. Denn die Konsequenzen sind furchtbar. It hurts and grieves the heart of God. Es schmerzt und betrübt das Herz Gottes. It affects so many other people that are precious and important. Es schadet so vielen kostbaren und wichtigen Menschen. It messes up my heart and my conscience. Es ruiniert mein Herz und mein Gewissen. So, hate sin people. Also Leute, hasst Sünde. How to change? Run from sin. Lauft weg von Sünde. But don't do it because you're scared. God will punish you for your sins. Aber mach das nicht aus Angst, dass Gott dich für deine Sünde bestraft. The kindness of God that leads to repentance. Es ist die Güte und Freundlichkeit Gottes, die zur Buße führt. Not being scared. Nicht Angst vor ihm zu haben. So once we understand this truth, sobald wir also diese Wahrheit verstehen, we will walk in victory over sin. Werden wir im Sieg über die Sünde leben. For the right reasons. Aus den richtigen Gründen. Thank you, people, for watching. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Thank you. Danke.